Dies übermittelt uns der Inka Garcilaso de la Vega in seinem Wahren Kommentaren von 1572, der es durch mündliche Überlieferung erfuhr. Huayna-Capac wird sich an eine direkte Verbindung seiner Sippe zu den Weißen erinnert haben. Noch eindrucksvoller ist der Vortrag, den Moctezuma vor Cortes in Mexiko hielt, als er ihn im Palast Axayaca seines Vaters besuchte, der diesen seinen Gästen zur Verfügung gestellt hatte, laut einem Bericht des Chronisten Francisco López de Gomara, von dem wir bereits Auszüge veröffentlichten und den auch de Mayeux wiedergibt. »Ich halte euch für Verwandte, wie mir mein Vater gesagt hat, der es von seinem erfuhr. Unsere Königsvorfahren, von denen ich abstamme, waren keine Einheimischen dieses Landes, sondern Zugereiste, die mit einem großen Herrn gekommen waren, der sich nach kurzer Zeit in sein Stammland zurückzog, der nach vielen Jahren ihretwegen wiederkam, doch sie wollten nicht mit ihm gehen, weil sie hier angesiedelt, Kinder und Frauen hatten und viel Macht auf Erden. Er kehrte zurück, sehr unzufrieden mit ihnen, und sagte zum Abschied, dass er seine Söhne senden würde, die über sie regieren und in Frieden und Gerechtigkeit halten sollten in den alten Gesetzen und der Religion ihrer Väter. Genau hierauf haben wir immer gewartet und geglaubt, dass sie eines Tages von jenem Erdteil kommen würden, um uns zu unterwerfen und zu befehlen, und so denke ich, dass ihr es seid, je nachdem, woher ihr kommt. In beiden Fällen hat man auf die Rückkehr der weißen Götter gewartet. Nach der Götterdämmerung ihre Rückkehr, ihre Auferstehung. Doch die Dämmerung, der Tod, ist durch die Vermischung, durch das Mestizentum verursacht worden. Quetzalcoatl bricht unzufrieden und ängstlich auf, als er feststellt, dass die Seinen aus der Art geschlagen sind und sich mit den Einheimischen, den Söhnen dieser Erde, den Sklaven von Atlantis vermischt haben, ihr Blut verunreinigten, ihr Gedächtnis, die Sehnsucht nach Thule, die Weise von Hyperborea zerstörten. In Ruitmanaland hat sich die rassische Sünde wiederholt, die die erste Sintflut erzeugt und außerdem Atlantis überflutet hat, wie uns Platon erzählt. Dies ist also Atlantis und sein Ende, laut dem Bericht, den uns Don Pedro Sarmiento de Gamboa gab. In diesem Land gab es alles im Überfluss, was für den menschlichen Lebensbedarf nötig war. Weiden, Holz, Drogen, Metalle, Raubtiere, Vögel, Haustiere, eine große Anzahl Elefanten, wohlduftende Gerüche, Liköre, Blumen, Früchte und leichte Weine und alle diejenigen Hülsenfrüchte, die man für die Speisen benötigt, viele Datteln und viele Geschenkwaren. Alle diese im Überfluss vorhandenen Dinge brachte jene Insel hervor, die einst heilig war, herrlich, bewunderungswürdig, fruchtbar und sehr groß, auf der es mächtige Reiche, prunkvolle Tempel, erstaunlich große Königshäuser gab, wie man aus dem Bericht ersieht, den Platon von der Metropole dieser Insel gibt, die Babylon, Troja, Rom, alle mächtigen, reichen, seltsamen und gut erbauten Städte übertrifft, wie die sieben Weltwunder, von denen die Alten so viel sangen. Es gab in der Hauptstadt dieses Imperiums einen Hafen, in den viele Schiffe und Händler aus allen Teilen der Welt kamen, in dem wegen der Menschenmenge und der häufigen Besuche Tag und Nacht ein dauernder und lauter Lärm zu hören war, der die Bewohner der Nachbarschaft betäubte. Der Menschen waren so viele und die Kriegsmacht dieser Atlanta so groß, dass allein die Hauptstadt dieses Imperiums als gewöhnliche Garnison 60.000 Mann als Streitkraft im Umkreis ihres Gebietes besaß. Auf Güter verteilt und die Wälder bewohnend waren sie unzählbar. Als Seemacht hatten sie 200.000 Schiffe mit je 4 Mann Besatzung, sodass sie hier allein 800.000 Mann besaßen. Und das war wohl nötig, weil sie so viele Nationen unterworfen hatten, die sie immer regierend, denen sie Obrigkeit sein mussten. Denn in den Ländern, in denen sie keinen Kontinent bildeten, wie Afrika, Europa und Asien, trachteten sie danach, ihre Flaggen, Trophäen und Kolonnen aufzustellen. Man kann erkennen, wie Don Pedro sich daran ergötzt, die Größe, Schönheit und paradiesische Vollkommenheit von Atlantis zu beschreiben, so als ob er gern in jener Welt gelebt hätte. Dadurch erkennen wir sein Herz, seine träumerische Seele. Außerdem spricht er von einer heiligen Insel. Und weiter: Jedoch, nach Ablauf vieler Jahrhunderte, durch göttlichen Beschluss oder vielleicht ihrer Sünden wegen geschah es, dass ein gewaltiges und anhaltendes Erdbeben und ein Regenschauer mit einer andauernden Wasserflut während eines Tages und einer Nacht über sie niederging. Die Erde, die sich auftat und jene kriegerischen und heimgesuchten Atlantis-Männer verschlang. Das Eigenschaftswort heimgesucht wird bei Platon, wenn er es manchmal gebrauchte, Bastarden, Mestizentum, rassische Sünde bedeutet haben. Und die Insel Atlantis wurde überschwemmt und von jenem Meer verschlungen, das durch dieses Ereignis und wegen des Schlammes der darin untergegangenen Insel nicht mehr schiffbar war und der durch die Zerstörung der Insel entstandene Schlick verblieben darin, eine erstaunliche Angelegenheit. Diese besondere Sintflut kann man zu den 5 anderen Sintfluten hinzuzählen, von denen die Altvorderen berichten. Die allgemeine von Moisen, die zweite in Ägypten, die Xenophon erwähnt, die dritte in Achaia in Griechenland zu Zeiten des Ogygio Antico, von der Isidor berichtet, dass sie zur Zeit Jakobs geschehen sei, die vierte in Thessalien zu Zeiten des Deukalion und Pyrrha, zu Zeiten des Moisen laut Isidor im Jahre 782, wie Juan Anio sagt, die fünfte Sintflut ereignete sich in Ägypten zu Zeiten des Proteus, wie Xenophon erklärt, und die sechste war diese, die den Großteil der Insel Atlantis verwüstete, und der nicht untergegangene Teil ist so weit abgetrennt worden, so dass alle Sterblichen in Asien, Afrika und Europa glaubten, sie sei dann verschwunden. Damit ist der Handel der Menschen dieser Länder mit denen Europas und Afrikas und anderen verloren gegangen, so weit, dass die Erinnerung an sie gänzlich verloren ging, wenn es nicht die Ägypter gegeben hätte, die Gewahrer uralter Heldentaten der Menschen und der Natur. Danach kommt Sarmienta zu dem Schluss, dass der Untergang sich im Jahre 1320 vor unserer Zeitrechnung und 2162 vor der Schöpfung laut der Hebräer ereignet haben muss. Um auf diese Zahlen zu kommen, wendet Don Pedro dasselbe Urteil an wie der zeitgenössische Forscher Jürgen Spanuth, indem er die Mondjahre Platons in Sonnenjahre umwandelt. Ich erziele dieses Ergebnis, sagt er, aus Platons Behauptungen, die aus der Unterredung Solons mit dem ägyptischen Priester stammen. Denn laut allen Chroniken von Solon geschah es zur Zeit des Königs Tarquinius Priscus von Rom, während Josias König von Israel oder Jerusalem war, 610 Jahre vor Christus. Seit jenem Gespräch bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Atlanter die Athener belagerten, waren 9000 Mondjahre vergangen, die auf die Sonnenjahre bezogen 869 ausmachen. Alle zusammen ergeben die oben genannte Summe. Kurz danach musste sich diese Sintflut ereignet haben. 748 Jahre nach der allgemeinen Sintflut Noahs. Hier ist zu bemerken, wenn dies so war, waren die Inseln von Kalis, Kanarias, Salvajes und Trinidad Teile dieses versunkenen Landes. Die Daten von Pedro Sarmiento de Gamboa stimmen mit denen Jürgen Spanuths überein und lassen einen Spielraum mit ihrer allgemeinen Sintflut und alle die anderen besonderen für den Untergang Hyperboreas und Atlantis in Folge zu. Mit der einzigen Beobachtung, die Größen oder Mengen für die Erschaffung der Welt und anderes mehr erhöhen zu müssen.